liebe Julia Klöckner, wir werden gemeinsam diesen Wahlkampf gestalten. Denn Rheinland-Pfalz ist ein gutes Stück Deutschland. Und Rheinland-Pfalz wird unter Wert regiert. Wir sind in einem Land zu Gast, das wahr gemacht hat, ernst gemacht hat mit dem sozialdemokratischen Versprechen, dass Bildung kostenfrei sein muss. Vom Kindergarten, von der Kindertagesstätte bis zur Universität. Das ist wirklich etwas, was Schule machen muss in Deutschland. Und wir finden das zum ersten Mal realisiert hier in Rheinland-Pfalz. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht den stark defizitären rheinland-pfälzischen Landeshaushalt zum Wahlkampfthema. SPD-Chef Sigmar Gabriel zeigt hingegen auf, wofür die Schulden gemacht werden. Ein Drittel des Landeshaushaltes geht in die Bildung. Doch weder Haushaltspolitik noch Schulpolitik dominieren den rheinland-pfälzischen Wahlkampf. Die Spitzenkandidaten vor allem sind es, die für Spannung sorgen. Ein altgedienter und nach wie vor beliebter Ministerpräsident trifft auf eine schlagfertige, junge Herausforderin, die auch mal fotogene deutsche Weinkönigin war. Kein Wunder, dass das Publikumsinteresse am ersten TV-Duell der Spitzenkandidaten in der rheinland-pfälzischen Geschichte vor einigen Tagen riesengroß war. Jetzt live aus dem SWR-Funkhaus in Mainz, das Duell Kurt Beck gegen Julia Klöckner. Unentschieden, so beurteilten die meisten Beobachter das Fernsehduell. Das ist ein Erfolg für die CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner, die 38 Jahre alte Konkurrentin des 61-jährigen, erfahrenen SPD-Ministerpräsidenten Kurt Beck. Ja, Frau Klöckner ist, glaube ich, ohne dies eine interessante Kandidatin, insofern, als sie sozusagen als politisches Gesamtkunstwerk ein außerordentliches Spektrum abdecken kann, von ja in normativ-ethischen Fragen durchaus an der katholischen Lehrmeinung orientierte konservative Position bis hin zu, ja, wenn es um Familienpolitik geht, durchaus auch sehr liberale Vorstellungen. Also das ist schon ein relativ breites Spektrum, was sie als Person sozusagen auch verkörpert. Sagt Professor Ulrich Sacinelli, Politologe und Vizepräsident der Universität Koblenz-Landau. Sacinelli und sein prominenter Mainzer Kollege Jürgen Falter glauben jedoch, das für sie positive TV-Duell mit Kurt Beck wird Julia Klöckner für die Landtagswahl am kommenden Sonntag kaum nützen. Sacinelli und Falter sind sich einig. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident der alte sein, Kurt Beck. In einer Koalition mit den Grünen, die sich nach der Reaktorkatastrophe in Japan eindeutig für ein Regierungsbündnis mit der SPD ausgesprochen haben. Was den Wahlkampf anbelangt, so kann man eigentlich jetzt feststellen, dass es bisher keine Wendestimmung im Lande gibt. Der Grad der Zufriedenheit mit der Landesregierung ist jedenfalls nicht so schlecht, in Anführungsstrichen, dass sich gleichsam eine neue Koalition, einen Regierungswechsel aufdrängt. Wenn die FDP unter 5% gedrückt werden sollte, wenn die Linken es nicht in den Landtag schafften, die SPD um 4 bis 5 Prozentpunkte zulegt, könnte sie wieder auf dem Status quo landen, das heißt mit anderen Worten eventuell sogar alleine regieren. Wahrscheinlicher halte ich allerdings im Augenblick noch Rot-Grün. Hi nun, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum zweiten Wahl-O-Mat-Start zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Wir haben die Parteiprogramme gelesen, haben dann geguckt, wo könnte man schön griffige Thesen rausziehen. Die haben wir dann aufgeschrieben, das waren dann unsere 160. Danach wurden die gekürzt und dann haben wir einfach geguckt, durch welche Thesen können wir die Parteien am besten voneinander abgrenzen. 13 Jugendliche aus ganz Rheinland-Pfalz präsentieren im Regierungsviertel den Wahl-O-Maten für Rheinland-Pfalz. Sie haben die Wahlprogramme der Parteien gelesen und 38 Fragen für das Wahlthemenspiel im Internet formuliert. Mir ist überhaupt erstmal klar geworden, was überhaupt die Landespolitik in Rheinland-Pfalz momentan bewegt. Beispielsweise war mir nicht klar, was für Bedeutung der Hochmoselübergang für viele Wähler hat. Der Hochmoselübergang, das ist ein umstrittenes Brückenbauprojekt im mittleren Moseltal. Die Bauarbeiten für die Zufahrt haben schon begonnen. Eine 158 Meter hohe und 1700 Meter lange Stahlbetonbrücke über der Mosel soll in wenigen Jahren den Hunsrück mit der Eifel verbinden. Kostenpunkt 330 Millionen Euro. Josef Rosenbauer, Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, ist einer der Politiker, die bei der Präsentation des Wahl-O-Maten zu denen gehören, die die 38 Fragen unter Beobachtung der Jugendlichen beantworten. Auch die Frage zum Hochmoselübergang. Der Hochmoselübergang bei Wittlich und Rheinböllen soll gebaut werden. Stimmen wir selbstverständlich zu. Widerstand gegen die Brücke gibt es jedoch seit langem. Als im vergangenen Jahr international bekannte Weinkritiker warnten, die Brücke könnte einige der besten Riesling-Anbaugebiete der Welt schädigen, fand der Protest zum ersten Mal bundesweit Beachtung. Im Landtagswahlkampf gab es dazu in mehreren Orten an der Mosel Diskussionsveranstaltungen, zum Beispiel im bekannten Weinort Bernkastel-Kues. Die Bürgerinitiative Pro Mosel will den Hochmoselübergang noch verhindern. Dabei setzt die Initiative vor allem auf die Grünen. Denn die Wahlkreiskandidatin Jutta Blatzheim-Rögler wird sicher in den Landtag kommen. Ja, in der Tat, wenn Bündnis 90 Die Grünen sich seit Beginn der Planung kritisch gegen dieses Projekt und haben über all die Jahre auch den Widerstand der Bürgerinitiative aktiv begleitet. Den rheinland-pfälzischen Grünen werden mehr als 10% vorausgesagt. FDP und Linkspartei müssen am 27. März um den Einzug in den Mainzer Landtag bangen. An Julia Klöckner liegt es nicht, dass es für CDU und FDP möglicherweise nicht reichen wird, eine Regierungsmehrheit zu bekommen. Auch darin sind sich die meisten Beobachter einig. Die Spitzenkandidatin der Union hat sich im Wahlkampf gut geschlagen. Julia Klöckner hat einfach das Pech, mit Kurt Beck einen in Rheinland-Pfalz auch nach 16 Regierungsjahren immer noch sehr beliebten Gegenkandidaten zu haben. Auch die Linken haben es schwer, Kurt Beck Stimmen abzujagen. Sie müssen um den Einzug in den Landtag zittern. Parteienforscher Ulrich Sacinelli von der Uni Koblenz-Landau. Ja, ich denke, dass das natürlich in hohem Maße auch an der Person des Ministerpräsidenten hängt, der ja doch immer wieder betont, dass er ein Mann der kleinen Leute ist, aus kleinen Verhältnissen kommt, auch eine außerordentliche, ich denke auch wirklich glaubwürdige Nähe zur Bevölkerung hat. Insofern sind solche sozialen Frontstellungen, wie sie von Seiten der linken Partei etwa in anderen Bundesländern immer wieder aufgezogen wurden, in Rheinland-Pfalz sehr schwer zu ziehen. Also das hängt sicherlich mit der spezifischen, sehr stark mitteorientierten, moderaten politischen Kultur zusammen, aber auch mit den Spitzenakteuren, die wir hier haben. Diese Spitzenakteure mussten sich in den letzten Tagen im Landtagswahlkampf vor allem mit den Folgen des Atomunfalls in Japan auseinandersetzen. Beim TV-Duell zwischen Beck und Klöckner im SWR-Fernsehen kam es zum Schlagabtausch über die Frage, ob man angesichts der Opfer in Japan mit dem Thema Atomkraft überhaupt Wahlkampf machen dürfe oder nicht. Kurt Beck wird nach der Katastrophe von Japan nicht müde, darauf hinzuweisen, dass auch der Rheingraben, in dem mehrere Atomkraftwerke stehen, ein Erdbebengebiet ist. Wir hatten gerade vor wenigen Tagen ein Erdbeben, das bei 5,6 auf der Richterskala gelegen hat. Und das zeigt, die Erdbebenspalte entlang des Rheingrabens, aber auch rechts und links des Rheingrabens, diese seismische Aktivität ist nach wie vor nicht zu unterschätzen. Das weiß auch CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner. Seit einer Woche setzt sie sich nun dafür ein, die 7 ältesten deutschen Atomkraftwerke auf Dauer vom Netz zu nehmen, darunter auch die Meiler Biblis A und B sowie das AKW Philippsburg 1. Diese 3 alten Atommeiler am Rhein stehen zwar auf hessischem und baden-württembergischem Boden, aber unmittelbar an der rheinland-pfälzischen Landesgrenze. Im TV-Duell mit Kurt Beck fordert Julia Klöckner den Ministerpräsidenten auf, gemeinsam für den Atomausstieg zu arbeiten. Und das, was wir heute beschlossen haben, 7 Meiler auch abzuschalten, die alten Meiler abzuschalten, das ist das Richtige. Und ich bin der Meinung, die müssen auch vom Netz wegbleiben. Und jetzt müssen wir zusammen in das Zeitalter der erneuerbaren Energien gehen und helfen Sie mit, dass die Widerstände aufhören. Neben der Atomkraft bestimmten Bildungspolitik, umstrittene Brückenbauprojekte an Rhein und Mosel sowie verschiedene Skandale der beiden großen Parteien wie der Nürburgring und die CDU-Fraktionsgelder-Affäre den Landtagswahlkampf. Bis vor wenigen Wochen schien es, als ob sich der Wettbewerb um die Wählerstimmen vor allem auf verschiedene Landtagsuntersuchungsausschüsse zu diesen Skandalen beschränken würde. Die Arbeit der Ausschüsse erreichte jedoch die breite Öffentlichkeit nicht, glaubt der Politologe Jürgen Falter. Deshalb werden sie seiner Meinung nach die Wahl nicht entscheidend beeinflussen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass beide Seiten, SPD wie CDU, ihre jeweils eigenen Skandale haben. Die Landesregierung natürlich durch Nürburgring, Schlosshotel-Affäre, die CDU durch hausgemachte Affären. Das neutralisiert sich irgendwie und hat meines Erachtens keinem wirkliche Vorteile gebracht. Die bei weitem größte aktuelle Affäre in Rheinland-Pfalz ist der Nürburgring-Skandal. Mindestens 330 Millionen Euro Steuergelder hat die Beck-Regierung unter dubiosen Umständen an der Autorennbahn in ein weitgehend gescheitertes Freizeitzentrum investiert. Ein Finanzminister musste seinen Hut nehmen, Ministerpräsident Kurt Beck stand massiv in der Kritik. Doch auch dieser Skandal wird die Landtagswahl nicht entscheiden, glaubt Jürgen Falter. Ich glaube, dieser Skandal versendet sich allmählich. Das ist ein Problem. Die meisten sind es eigentlich satt, in der Zwischenzeit sich damit zu beschäftigen. Sie haben ganz andere Probleme und wir haben in der Zwischenzeit andere Probleme, größere Probleme. Die anstehende Bundeswehrreform beispielsweise. In mehr als 30 rheinland-pfälzischen Gemeinden mit Bundeswehreinrichtungen herrscht seit Monaten Angst vor Standortschließungen. Amanda Maruschkina betreibt ein kleines Modegeschäft im pfälzischen Baumholder, einem Bundeswehrstandort mit einem großen Truppenübungsplatz. Der Ortskern mit der Geschäftsstraße ist umgeben von Militäranlagen der Deutschen und Amerikaner. Doch sollte der Truppenübungsplatz geschlossen werden, muss auch die einst aus Russland in die Pfalz eingewanderte Amanda Maruschkina ihren Laden dicht machen, befürchtet sie. Das trifft hundertprozentig zu. Ich würde sagen, dass mehr als die Hälfte meiner Stammkundschaft, meinen Frauen, die arbeiten alle bei der Bundeswehr. Und wenn die dort Arbeitsplätze verlieren, wahrscheinlich gibt es mein Geschäft auch dann nicht mehr. Schon in den vergangenen Jahren musste in der 4500 Einwohnergemeinde Baumholder manches Fachgeschäft und mancher Club schließen. Ein Grund: Die US-Truppen, die hier stationiert sind, wurden mehr und mehr zum Kriegseinsatz in den Irak oder nach Afghanistan berufen. Wenn ein alteingesessenes Geschäft in Baumholder aufgibt, versuchen es neue Ladenbetreiber mit Billigangeboten. Noch wirkt das Zentrum der Stadt belebt, sogar ein Straßencafé gibt es. Doch bei Schließung des Truppenübungsplatzes wäre nicht mehr genug Kaufkraft da, um das Geschäftszentrum aufrechtzuerhalten, befürchtet auch Baumholders Bürgermeister Peter Lang. In der Bundeswehr ist es so, dass man von den zivilen Arbeitsplätzen, die es auf dem Truppenübungsplatz gibt, also um diesen Übungsplatz betreiben zu können, verwaltet wird er ja oder geführt wird das Ganze von einer militärischen Dienststelle und das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum unterstützt. Und da sind es, ich würde sagen, so um die 250 Arbeitsplätze. Deshalb will der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck den Truppenübungsplatz Baumholder und möglichst viele andere Standorte erhalten. Nach dem Rücktritt des Bundesverteidigungsministers zu Gutenberg forderte Beck sofort eine Verschiebung der Bundeswehrreform um ein Jahr. Eine Forderung, der sich die Grünen-Spitzenkandidatin Eveline Lemke nicht anschließen will. Obwohl die Grünen erklärtermaßen am liebsten mit der SPD koalieren wollen, gibt es hier ein mögliches Streitthema. Ich denke schon, dass man die Reform auch weiter fortsetzen muss. Es ist natürlich so, dass hier Standorte in Rheinland-Pfalz auch betroffen sind. Deswegen hat Kurt Beck da natürlich auch Bedenken, das fortzusetzen. Wir würden da schon weiter voranmachen wollen. Vielleicht ist der Umgang mit dem Militär eines der Politikfelder, wo SPD und Grüne in Rheinland-Pfalz am weitesten voneinander entfernt sind. Brückenbauprojekte wie der sogenannte Hochmoselübergang und eine geplante Brücke im Mittelrheintal sind weitere mögliche Konfliktpunkte für eine rot-grüne Koalition. Für den Politologen Ulrich Sacinelli sind das aber keine unüberwindbaren Hindernisse für eine Regierungszusammenarbeit. Ja, auch bei den Grünen ist interessant festzustellen, dass sie sozusagen Rheinland-Pfälzert sind, wenn man das so sagen kann. Auch sie spielen im Bundeskonzert der Partei Die Grünen eine eher moderate Rolle. Die beiden Spitzenkandidaten sind ja durchaus bürgerliche Typen und auch im gesamten Stil und im Auftreten hier, soweit man den Wahlkampf überhaupt wahrnehmen konnte, sind sie keine Partei, die auch nur den Anschein eines politischen Revoluzertums oder einer Protestpartei etwa enthält. Ein Passagierflugzeug über Mainz im Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt am Main. Minütlich donnern die Maschinen in geringer Höhe über die Stadt. Fluglärm ist in den letzten Wochen zunehmend zu einem Wahlkampfthema geworden, vor allem in Mainz und Umgebung. Denn das Nachtflugverbot am nahegelegenen Flughafen Frankfurt am Main wird mehr und mehr durchlöchert. Im kommenden Herbst wird dann eine neue Landebahn in Betrieb genommen. Nach den vor wenigen Wochen bekannt gewordenen Plänen für neue Flugrouten wären vom zusätzlichen Fluglärm vor allem die Stadt Mainz und das rheinhessische Umland betroffen. Die Opposition kritisiert nun die SPD-Landesregierung dafür, beim Frankfurter Airport-Betreiber Fraport und der hessischen Landesregierung hinsichtlich der Flugrouten zu spät die Interessen der ohnehin schon lärmgeplagten Mainzer vertreten zu haben. Die CDU-Abgeordnete Dorothea Schäfer, stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses im Mainzer Landtag. Es ist wirklich 5:05. Das kann man gar nicht anders sagen. Also ich habe von den Hessen gehört in den letzten Jahren, ja, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat ja nie mal hier angeklopft und gesagt, Mensch, können wir nicht mal das Gespräch miteinander führen, und das wäre wichtig gewesen. Jetzt verspricht die rheinland-pfälzische Landesregierung, den Druck auf Hessen und die für die Flugrouten zuständige deutsche Flugsicherung zu erhöhen, um zusätzlichen Fluglärm im Raum Mainz nach Inbetriebnahme der neuen Landebahn möglichst noch zu vermeiden. Die FDP ist ja eine leise Partei, die sowohl in der Koalition mit der CDU über viele Jahre hinweg und dann aber auch über viele Jahre hinweg mit der SPD einen moderaten, wirtschaftsfreundlichen Kurs gefahren hat. Insofern eine durchaus ausgleichende, moderierende Kraft. Sagt der Landauer Politologe Ulrich Sacinelli. Für die Freien Demokraten wäre ein mögliches Scheitern an der 5%-Hürde ein tiefer Einschnitt. Bis 2006 waren sie viele Jahre in Regierungskoalitionen. Ich schließe nicht aus, dass sie am Ende doch besser aussieht, als sie momentan gehandelt wird. Also ich denke, dass sie zwar näher bei der 5%-Hürde landen wird als bei der 10%-Grenze, aber ich rechne schon damit, nach momentanem Ermessen, dass sie in den Landtag reinkommt. Die Linkspartei, die in den Wahlumfragen für Rheinland-Pfalz konstant zwischen 4% und 5% liegt, hat spät Tritt gefasst. Vor einem halben Jahr war die Partei noch weitgehend mit sich selbst beschäftigt. Es gab Querelen um die Aufstellung der Kandidatenliste für die Landtagswahl. Der Landesvorsitzende Alexander Ulrich trat zurück, weil die Parteibasis andere Kandidaten auf vordere Listenplätze wählte, als er vorgeschlagen hatte. Mit einer neuen Führung ist es seit einigen Monaten etwas ruhiger geworden in der Partei. Ein Problem, das die Linken jedoch haben, ist Kurt Beck. Der SPD-Ministerpräsident hat in Rheinland-Pfalz weiterhin beste Kontakte zu den Gewerkschaften. Betriebsräte führen in Rheinland-Pfalz keinen Wahlkampf gegen Beck, der bei seinen Veranstaltungen immer wieder auch das Thema Mindestlohn und die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern aus Hartz-IV-Familien anspricht. Für Sigrid Meier, Mitglied der Linkspartei und Verdi-Personalrätin in Kaiserslautern, ist Beck an diesem Punkt konsequent. Es liegt in der Natur der Sache, dass er sich als Sozialdemokrat und Gewerkschafter, der er auch ist, auch verstärkt diesen Themen widmet im Wahlkampf. Das ist überhaupt gar nichts Neues. Ich denke, das würde er auch machen, würden wir nicht antreten. Doch wie kommt dieser Kurt Beck mit den Grünen klar, mit denen er möglicherweise nach dem nächsten Sonntag, nach 5 Jahren Alleinregierung, eine Koalition eingehen muss? Hier kommen die Politologen Jürgen Falter und Ulrich Sacinelli zu unterschiedlichen Einschätzungen. Es gibt nicht sehr viele Knackpunkte. Die Grünen werden sicherlich das Umweltressort besetzen wollen. Nach meinen Informationen steht es ihnen so gut wie zu in informellen Vorabsprachen. Und da werden sie versuchen, Akzente zu setzen. Aber ich glaube, dass diese Koalition schwieriger wird, als man sich gemeinhin denkt. Denn man darf nicht vergessen, bei aller bürgerlichen Attitüde, die Grünen auch gerade in Rheinland-Pfalz an den Tag legen. Da ist schon ein anderes Verständnis von politischer Kultur, ein anderes Verständnis auch in bestimmten Sachfragen, wenn es um Wirtschaft, Infrastruktur, Umwelt, auch um Bildung geht. Also ich glaube, dass das kein Spaziergang werden wird.